Der Sprecher der Norddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes gab am 23. Juli eine Stellungnahme ab. Darin betonte er: Zurzeit kritisieren breite Kreise und Schichten in Südkorea, wie die Oppositionsparteien, Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen den Versuch des südkoreanischen Regimes zur Stationierung von Saad als eine äußerst landesverräterische Handlung, die den äußeren Kräften das Schicksal der Nation und ihre Interessen verkauft und allen Landsleuten schreckliche Atomkatastrophe zufügt, und kämpfen tagtäglich heftig dagegen. Die Norddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes verurteilt die Umtriebe des südkoreanischen Regimes dazu, als gemeine Kriegshandlanger der USA, die die Weltherrschaftsambitionen verfolgen, um jeden Preis das Raketenabwehrsystem Saad in Südkorea einzuführen, als unverzeihliche Konfrontationsmachenschaften für die Entfesselung eines Atomkrieges auf dem heiligen Territorium und als eine verräterische Handlung, die den USA die Interessen und Sicherheit der Nation verkauft. Kauft scharf und bekundet der südkoreanischen Bevölkerung im gerechten Kampf gegen die Saad-Stationierung volle Unterstützung und feste Solidarität. Ausgehend von dem festen Willen dazu und dem Banner der drei Chartas für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, ein neues Zeitalter der selbstständigen Wiedervereinigung, des Friedens und Gedeihens einzuleiten, unterbreitete die TVRK vernünftige Vorschläge zur Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und Entspannung der gefährlichen militärischen Lage auf der koreanischen Halbinsel und unternahm bislang alle Anstrengungen für deren Verwirklichung. Aber das südkoreanische verräterische Park Geun-hye-Regime beantwortete den patriotischen Aufruf der TVRK dazu, als Begleiter der Wiedervereinigung Hand in Hand eine neue Geschichte zu machen mit Kriegsübung gegen sie, und führte wahnwitzig die Konfrontationskampagne gegen sie. Nun beschloss es, auf den kriegerischen und landesverräterischen Verhandlungen mit den USA als seinen Herren die Stationierung des aggressiven Raketenabwehrsystems Saad in Südkorea und handelt damit provokatorisch. Alle Angehörigen der Nation im Norden, Süden und Ausland sollen sich zum gesamtnationalen Kampf gegen die Stationierung von Saad durch das Park Geun-hye-Regime aktiv erheben und die Schar der Landesverräter, die der koreanischen Nation eine schreckliche Atomkatastrophe zuzufügen versucht, im Süden ausrotten. Das verräterische Park Geun-hye-Regime wird wegen seines schweren Verbrechens an der koreanischen Nation von der Geschichte schwer bestraft und mit seinem üblen Ruf von allen Landsleuten und Nachkommenschaften für immer scharf verflucht und verurteilt.